Poi. طيب نقول الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، وأنت ريش تسافر عربي شو دويتش؟ إيش ريدي أزمل أف عربي وندن أف دويتش إن شاء الله. بارك الله فيكم. بعد أن تكلمنا عن ولادة إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام، نأتي إلى الكلام حول البيت العتيق، بناء الكعبة. جاء إبراهيم عليه السلام ليزور إسماعيل عليه السلام، وكانت هاجر قد ماتت، فصافحه إبراهيم عليه السلام وقال له لإسماعيل عليه السلام: إن الله أمرني بأمر، قال: فاصنع ما أمرك به ربك، قال: وتعينني؟ قال: وأعينك، قال: إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى الأكمة المرتفعة، فشرعا في رفع القواعد والبناء. إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، فلما رفع القواعد عن الأرض جيء لإبراهيم بالحجر الأسود فوضعه في ركن البيت حيث يوجد اليوم. ولما ارتفع البناء أتى إسماعيل لإبراهيم بحجر، فقام عليه إبراهيم ليبني، يعني ليضع الحجارة فوق ذلك. وهذا اليوم الذي يسمى مقام إبراهيم على الصحيح. ولما فرغ من بناء البيت، دعا إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليهما السلام الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى من سورة البقرة ومن سورة آل عمران، قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد تقبل الله هذا الدعاء من إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام. وهذا البيت كان أول بيت وضع للناس، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الآيات من سورة البقرة أول 127 ل 129، ومن سورة آل عمران 96 و 97. ولما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت وإسماعيل، أمره الله سبحانه وتعالى أن يؤذن بالحج، فقال: يا رب من يبلغ صوتي؟ فقال: يا إبراهيم أذن وعليه البلاغ. فوقف الخليل على جبل بمكة وجبل أبي قبيس، وصار ينادي ويقول: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. أجابهم كل من كتب له الحج. والآيات بارك الله فيكم معروفة: الحج إلى 37. إذا أول من بنى البيت عليه السلام، طبعا هناك من قال أن أول من بنى البيت هو آدم عليه السلام، ولكن هذا لا يصح، وهذا لا يصح. منهم من قال أنه آدم وشيث، ولأنه عبد الرزاق روى عن ابن جريج عن عطاء قال: إن أول من بنى البيت آدم، وقيل بنته الملائكة قبله، ولكن هذا لا يثبت، هذا لا يثبت بارك الله فيكم. ولو ثبت المعنى هو أنه وضع القواعد للبيت ولم يبني البيت، إنما الذي بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام، كما وإسماعيل عليه السلام، كما بارك الله فيكم، كما في الرواية الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل، طبعا سئل عن أول من بنى، فقال إبراهيم عليه السلام. سئل عن مكة، عن المسجد الحرام، وبارك الله فيكم، سئل عن الأقصى فقال: بينهما 40، بينهما 40، كما روى النسائي: إن سليمان بن داود إن سليمان ابن داود لما بنى البيت المقدس صلى الله عز وجل كذا إلى غير ذلك. طيب، أو كما بارك الله فيكم كما عند البخاري ومسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قال 40 سنة. فإبراهيم عليه السلام بنى أول شيء المسجد الحرام، ثم بنى بعد 40 سنة بنى المسجد الأقصى. بارك الله فيكم. نقول الله سبحانه وتعالى فن مين فنوش أني من ونقول الله سبحانه وتعالى أنس جوتس كيبة dass wir über die Geschichte von den Propheten sprechen, damit wir später auch über unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen. Und zwar, wir haben voriges Mal über Ibrahim alaihi salam gesprochen und am Ende haben wir gesprochen über Ishaq alaihi salam, wie er zur Welt gekommen ist. Und wir haben mit Beweisen belegt, wer derjenige war von den Kindern von Ibrahim alaihi salam, der natürlich zu schlachten war. Das war Ismail und nicht Ishaq. Das war Ismail alaihi salam und nicht Ishaq alaihi salam. Natürlich, Ismail alaihi salam ist ein erwachsener Mann geworden, ein richtiger Mann geworden. Und Hajar, seine Mutter, starb. Und Ibrahim a.s. kam immer, der hat Ismail besucht in Mekka. Und eines Tages kam Ibrahim a.s. zu Ismail und er sagte ihm, mein Sohn, Allah subhanahu wa ta'ala hat mir etwas befohlen. Ismail a.s. hat ihm gesagt, du, was Allah, was dein Herr dir befohlen hat. Er hat ihm gesagt, wirst du mir helfen? Der sagte ihm, natürlich, ich werde dir helfen, inshallah. Der hat ihm gesagt, Allah hat mir befohlen, dass wir ein Haus dort bauen, ein Haus bauen. Dann haben Ibrahim a.s. und Ismail a.s. angefangen, das Haus zu bauen. Und als sie die Ecken gebaut haben, dann hat Ibrahim a.s. den schwarzen Stein an die Ecke getan. Und als dieser Bau hoch war, dann hat Ismail a.s. einen Stein geholt. Und Ibrahim a.s. stieg auf diesen Stein und der hat weiter gebaut. Und das ist der Stehplatz von Abraham. Von Ibrahim alayhi salam. Von Ibrahim alayhi salam. Und diese Geschichte kann man im Koran lesen, in Surat al-Baqarah, in Surah 2, die Ayat 127 bis 129, als Ibrahim alayhi salam, Ismail alayhi salam das Haus gebaut haben. Und als Abraham mit Ismail die Grundmauern des Hauses errichteten, sagte er, das wird gesagt, sagten sie, unser Herr, nimm von uns an, denn wahrlich, du bist der Allhörende, Allwissende. Rabbana waj'alna muslimina lak. Das wird, und unser Herr, mach uns dir ergeben und aus unserer Nachkommenschaft eine Gemeinde, die dir ergeben ist, und zeige uns, wie wir dich anbeten sollen und wende uns deine Gnade wieder zu. Denn wahrlich, du bist der gnädig sich wieder zu wendende, der Barmherzige. Und dann, unser Herr, dann haben sie von Allah subhanahu wa ta'ala verlangt, dass sie einen Propheten, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Propheten aus ihrer Nachkommenschaft sendet, und das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Auch, barakallahu fikum, das Al-Kaaba, das das schwarze Haus, das erste Haus ist, das gebaut worden ist, steht in Surat Ali Imran, in Surat 3, die Aya 96, 97. Die Aya 96, 97. Nachdem Ibrahim a.s. und Ismail a.s., nachdem die beiden Al-Kaaba gebaut haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim a.s. befohlen, dass er die Leute zu Hajj ruft, zu pilgern. Dann hat Ibrahim a.s. Allah subhanahu wa ta'ala gefragt, oh Allah, wie werden die Leute mich hören? Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm gesagt, ruf mal die Leute zu Hajj auf und wir werden verkünden. Wir werden verkünden. Und so stieg Ibrahim auf einen Hügel, das heißt Abu Qubais, auf und er sagte, Leute, Allah hat euch Al-Hajj befohlen, dann pilgert. Dann kamen die Leute in Scharen und die haben gesagt, Labbaik Allahumma Labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Und so haben die Leute angefangen, Hajj zu machen. Das steht alles in Surat al-Hajj. Das steht alles in Surat al-Hajj, der Ayat 26 bis 37. Surat al-Hajj, der Ayat 26 bis 37, da kann man lesen. Barakallahu fikum. Natürlich, der Erste, der das Haus gebaut hat, war Ibrahim a.s. Weil, barakallahu fikum, manche Gelehrten gesagt haben, das war Adam a.s. und sein Sohn Schieth. Sein Sohn Schieth und Adam. Aber eigentlich, diese Überlieferungen sind nicht authentisch. Die sind nicht authentisch. Und wären diese Überlieferungen auch authentisch, dann heißt es, dass Adam nur den Platz errichtet hat. Nur den Platz, aber nicht das Haus. Weil Mekka nicht existierte. Die ersten, die Mekka gebaut haben, sozusagen, die waren diese arabische Stamm Jurhum und die Mutter von Ismail a.s. Hajar. Es gab kein Mekka. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran klar erzählt, subhanahu wa ta'ala, dass das erste Haus, das gebaut worden ist, war in Bakkah, das wird in Mekka. Und das liest man in Surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Wahrlich, das erste Haus, das für die Menschen gegründet wurde, ist das in Bekka. Bekka. Bekka, da sagt man, das ist sozusagen der Center von Mekka. Oder Bekka ist ein Name für Mekka. Das heißt, wenn die Leute Mekka angreifen, die werden vernichtet. Und das ist Bekka. Es gibt natürlich andere auch Meinungen, aber prinzipiell für uns ist die Sache so, Ibrahim a.s. hat mit Ismail a.s. das Haus gebaut und das erste Haus war Al-Masjid Al-Haram. Das erste Haus war Al-Masjid Al-Haram. Und 40 Jahre später haben die 40 Jahre später hat Ibrahim a.s. Al-Aqsa Moschee gebaut. 40 Jahre später hat Ibrahim a.s. Al-Aqsa Moschee gebaut. طيب, طبعا بارك الله فيكم, هذا بالنسبة لي البناء, بالنسبة لي المسجد الأقصى. ها؟ نعم, والحديث عند البخاري ومسلم. طيب, ich denke, barakallahu fikum, wir werden jetzt kommen zu etwas, was sehr wichtig ist. Ismail a.s. barakallahu fikum, sahara al-jarahima wa wulida lahu minhum 12 rajula. وإسماعيل عليه السلام من نسله عدنان, ومن عدنان تفرقت القبائل من ولد إسماعيل, من ولد إسماعيل. وولي أمر البيت إسماعيل عليه السلام, فلما مات وليه بعده ابنه نابت, ثم أتى مضاد بن عمرو الجرهمي أو الجرهم, والجراهم هم الذين تولوا البيت وصاروا الحكام بمكة, وكان معهم بنو إسماعيل, إلا أنهم لم ينازعهم الملك والرئاسة لأنه كان في بينهم قرابة وإعظاما لمكة أن يكون بها بغي أو قتال. فلما ضاقت مكة على ولد إسماعيل انتشروا في البلاد, والجراهم أخذوا ولاية البيت. من بعد هذا مضاد أو مضاد بن عمرو انتقلت إلى الولاية إلى ابنه الحارث، ثم إلى عمرو بن الحارث، وتنافسوا فيما بعد، أولادهم تنافسوا على الرئاسة في مكة، فانتهى الأمر بانتصار الجراهمة، ولكن الجراهمة بدأوا بالبغي في مكة، وبدأوا يعني يقتلون الناس وكذا. فلما رأى بنو بكر ابن عبد منات ابن عبد منات عفوا من كنانة وغبشان من خزاعة، كانوا خزاعيين هؤلاء، ظلم الجراهمة وبغيهم، أجمعوا على حربهم وانتصر الخزاعيون، فآل الأمر إلى خزاعة. فلما غلب الجراهمة ماذا فعلوا؟ طموا زمزم وأرادوا أن يخرجوا من مكة، وأخذوا معهم بعض المسائل. فتولى خزاعة، يعني تولت خزاعة البيت، والذي كان منهم هو عمرو بن الحارث الغبشاني، وقريش يعني بيوت كثيرة متفرقة، حتى آل الأمر إلى قصي بن كلاب، حتى آل الأمر إلى هذا الرجل الذي بارك الله فيكم يعني له مثل ما تقول له بصمة. لماذا؟ لأن قصي بن كلاب يعني مهم جدا، لأنه فيما بعد سيأتي الأمر ليش مهم إن شاء الله، ولكن ليس في هذه الحلقة وإنما في الحلقة القادمة. أجداد الرسول قصي بن، والله الحلقة القادمة نتكلم عنها. خزاعة مرة تسمعي شيخ؟ ها؟ خزاعة مرة تسمعي؟ الحلقة القادمة. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. في هابن فابن قذاك إبراهيم عليه السلام هات الكعبة قبوت. إبراهيم عليه السلام هات بلوتة حج قروف دا كان من دلوتة دي هابن حج قمخ. وان دي لاقي فون ميكا ذا سو دنق بليبل. داس إسماعيل عليه السلام وان زانيكين دا صوت تزاقم dort in Mekka geblieben sind und die haben dort gelebt und sie haben alles gemacht bezüglich, das wird sie haben, sie haben alles in Ordnung gemacht bezüglich das Haus. Ismail a.s. hat 12 Kinder gehabt und diese Leute, sie sind sozusagen ausgewandert von Mekka, viele von ihnen, und sie waren dort. Von ihnen ist Adnan, von ihnen ist Adnan. Und Adnan ist sozusagen der Großvater von den Arabern und der Großvater von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ur-Ur-Großvater jetzt. Ismail alaihi salam war der sozusagen der derjenige, der sich gekümmert hat um Al-Kaaba. Als er starb, hat das sein Sohn übernommen. Hat diese, sage ich jetzt, Eigenschaft, sein Sohn Nabit übernommen. Als er dann starb, hat Mudad ibn Amr al-Jurhami, das von Jurhum, der hat das übernommen. Und die Kinder von Ismail a.s. haben das sozusagen gelassen. Die haben keine Probleme gemacht, weil die anderen ihre, sozusagen, die sind ihre Verwandten. Als Mibad starb, hat sein Sohn Al-Harith diese Eigenschaft übernommen, dann Amr ibn Al-Harith. Und dann gab es ein Problem zwischen den Leuten bezüglich Al-Bait, das wird bezüglich Al-Kaaba, wer das übernimmt. Wer kann Al-Kaaba übernehmen? Auf jeden Fall, dann haben die Leute von Al-Jarahima, das ist von diesem arabischen Stamm, der am Anfang an mit Hajar verhandelt hat, damit sie dort bleiben. Aber diese Jarahime, die haben angefangen in Mekka schlecht zu tun und schlecht zu machen, die Leute zu töten, die Rechte von den anderen wegzunehmen. Von diesen Leuten gab es einen Khuza'a, ein arabischer Stamm, die heißen Khuza'a. Die haben das nicht gut natürlich empfunden, was die Leute tun. Was haben sie gemacht? Die haben andere, sage ich jetzt, Häuser von Mekka, die haben sozusagen einen Vertrag gemacht und sie haben Al-Jarahima angegriffen und dann haben sie die Macht in Mekka übernommen. Dann haben sie die Macht in Mekka übernommen. Als diese Leute von Jurhum verloren haben, die haben Zamzam sozusagen mit Steinen und mit alles, die haben das dicht gemacht. Da könnte man nicht mehr Wasser nehmen. Und Zamzam ist so geblieben, weil die ganze Zeit Kriege untereinander gehabt haben. Dann haben die Leute von Khuza'a, von diesem arabischen Stamm, die haben das übernommen und die haben sozusagen, der Vater hat seinem Sohn immer die Macht gegeben in Mekka. Bis eine Person das übernommen hat, nach 300 bis 500 Jahre, hat eine Person das übernommen, der hieß Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab war nicht von Khuza'a direkt, aber trotzdem, der ist Khuza'i geblieben. Aber Qusay hat die Tochter von dem Führer von Mekka geheiratet. Die Tochter hieß Hubba. Hubba hieß sie. Qusay hat sie geheiratet. Und dieser Mann, Qusay ibn Kilab, ist eine Schlüsselfigur für die Geschichte. Das ist eine Schlüsselfigur, barakallahu fikum, in der Geschichte, weil von Qusay kommen die sozusagen die Familie. Von Qusay, barakallahu fikum, kommt Abd al-Dar und Abd Manaf, und von Abd Manaf kommt Hashim, und von Hashim kommt Abd al-Muttalib, und von Abd al-Muttalib Abdullah, und von Abdullah ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, barakallahu fikum, wir sind sehr nah geworden jetzt, dass wir anfangen mit der Geschichte direkt von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber das machen wir in einer nächsten Sendung, bi'izni ta'ala, von unserer Sendung. Barakallahu fikum, jazakum Allah khairan, dass ihr uns zuhört. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ich hoffe, dass man etwas verstanden hat. Wenn auch nicht, Alhamdulillah, ich habe meine Pflicht vor Allah gemacht. Aber wenn man verstanden hat, dann inshallah ist besser. Alhamdulillah. Fahimtu? إذا لا أحسن. شو ما فهمت أبوي؟ سيدنا إبراهيم الخليل غير عربي. شو نقول ابن عربي؟ حبيبي. إفهمني بس على خليل. طيب أقول لك. إسماعيل عليه السلام أين تربى؟ عند عرب جرم بمكة. أيوة. فإسماعيل تزوج منن. أي. ولما تزوج من إسماعيل هو تعلم لغة جديدة مو لغة إيه مو لغة اللغة العربية اللي نحكي فيها الآن فلذلك أولاد إسماعيل اسمه العرب ما اسمه مو العرب العاربة أو العرب البائن العرب ثلاثة لا العرب ثلاثة في عندك عرب عاربة وعرب مستعربة وعرب بائدة أما البائدة هي اللي كانوا في اليمن بادوا راحوا بقى منهم شوي فطلعوا وهاجروا فهذول كان اسمهم العاربة يعني صاروا يمروا بين الناس وكذا وهي فهؤلاء جرهم هؤلاء فلما تزوج إسماعيل منهم وكبر فتكلم بلغة عربية اللي اليوم نحن نعرفها فلذلك بيقولوا لك الآن إسماعيل هو أبو من العرب أي عرب المستعربة يعني صوم غير عربي عصرهم يا عربي. والله أبوي يعني. قل إيه وخلاص يا شيخ. إيه بعد وإيش؟ قل كل. الحمد لله رب العالمين. وكلدي وتعلم العربي طيب. وخلاص. لا هالحكي غير صحيح. طيب أولا مو كردي ولا شيء لأنه الكلدان الكلدان مكراد وهي كلام كلام قومي ونحن مسلمين منا قوميين أما واحد بده يصير قومي هذا بينه وبين ربه يتركه فأنا ونتي كان كان يا أما من السومريين يا أما من الكلدان ما نعرف تماما وهو عاش بابل خلا إيش يدخل لي إيش عاش إن شاء الله عاش بالبرازيل أنا يدخلني يعني الآن إبراهيم كان أخيه كان كان أنا إيش دخلني طيب بارك الله فيكم عندك سؤال على الموضوع المهم تفضل هذا ما هو موضوع مو مهم ولا يهم ولا ربي حيسألني عليه إن كان عرب عربي وكان مستعرب وكان كائن يكون نحن نسأت ايش دخلنا نحن مسلمين وانتهى كردي ولا عربي ولا تركي ولا أفريقي ايش دخلنا سبحان الله في ديزة فخاقن قشتلت ذات زي است إبراهيم كردي است تركي بارير عربا ون إقالية عربا ودى تركي ودى سواء زي الله انس فخاقن أبو إبراهيم تركي ودى كردي بار سبحان الله أبو ديان در إفراغي دزاكت في استس بتشغلش في كان من زاقن إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام Das ist nicht bekannt, dass sie von den Arabern waren. Aber warum sagen wir, dass Ismail alayhi salam sozusagen der Großvater von Arabern ist? Was bedeutet das? Die Araber sind die drei Gruppen, drei Hauptgruppen. Es gab Al-Arab al-Ba'ida. Diese Araber, die sind sozusagen die Araber, die ausgestorben sind. Und die waren in Jemen. Und dann gab es Al-Arab al-Ariba. Die waren diese Araber, die von Jemen ausgewandert waren. Und die waren dann in verschiedenen Ecken. Und die Arab al-Musta'riba, die sind die Nachkommenschaft von Ismail a.s. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, أول من نتق بالعربية كان Ismail. Der erste, der mit arabischer Sprache gesprochen hat, war Ismail. Welche arabische Sprache? Die Mekkaner gesprochen haben. Die Mekkaner gesprochen haben. Weil Ismail a.s. mit Jurhum, mit diesem arabischen Stamm zusammen war, Und dann hat er von ihnen geheiratet und er hat eine Sprache gesprochen, die sie auch nicht gesprochen haben. Die war sozusagen eine richtige, gute arabische Sprache. Und das ist deshalb, sagt man, Ismail a.s. ist er. Aber sowieso diese Informationen, die sind nur, um die Zusammenhänge zu verstehen. Jetzt, wenn man nicht weiß, wer Arab Musta'riba ist, oder wer Kurde ist, oder wer Türke ist, ist egal. Aber subhanallah, wir Muslime, wir lassen erstmal das Kamel, das ganze Kamel, und wir nehmen sein Ohr. Wie die meisten Leute. Oder wo ist dein Ohr? Dann kommt man mit seinen rechten Hand, und dann zeigt man auf der linken Ohr. Das bringt uns nicht. Wir wollen unsere Religion lernen. Aber die sind sozusagen einige zusätzliche Informationen, damit man die Geschichte versteht. Schaut mal jetzt wissen wir. Ibrahim a.s. hat Ismail a.s. als Sohn. Ismail a.s. kamen 12 Söhne von ihm. Diese 12 Söhne, die waren in verschiedenen Ecken. Von diesen Söhnen, ja, kam eine Person, die hieß Usay ibn Kilab. Usay ibn Kilab. Dieser Qusay ibn Kilab, von ihm kamen Kinder. Und diese Kinder, die waren sozusagen die Hauptfamilien in Mekka dann geworden. Von ihm kam eine Person, die hieß Abd Manaf. Abd Manaf. Von Abd Manaf kamen 4 Söhne. Von ihnen ist eine Person, die hieß Hashim. Von Hashim kam Abdul Muttalib. Der hat viele Söhne, aber von ihnen kam Abdul Muttalib. Von Abd al-Muttalib kam Abdullah, von Abdullah kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Das wird dies, das Ganze, was wir jetzt machen, ist, dass man versteht, der Zusammenhang. Wenn wir sprechen, wenn wir sagen, Ismail alaihi salam ist der Großvater von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warum? Wallahu ta'ala ala wa alam, salli lahum ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallam kathira. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يلا وإياك العلم السلام عليكم. السلام عليكم. ولدي آدمن بلايبن. السلام. ولدي آدمن بلايبن. ولا زعلان مننا. وقف وقف صدق. إزدي آدمن دا. يا دو كان زين بس بلايبن في لايف. في لايف كومش إن أين شتوندي فيدا. Oder vielleicht drei Viertelstunde, vielleicht. Eventuell. Okay? Ja. طيب. Subhanakallah wa hamdaka. Assalamu alaikum.